30, wir tanzen durch die Nacht. Josh und Josie, niemand hält uns wach. Urban Hospital, Lichter blenden grell. Doch wir bleiben frei, wir bleiben schnell. Chief of Police, Josh, Whitney im Raum. Zwillingsschwester Josie, sie lebt den Traum. RTL sendet Kameras überall. Doch wir brechen aus, wir sprengen den Saal. Sie sagen, wir verraten zu viel. Doch die Wahrheit ist unser Ziel. Telepathie, Stimmen im Raum. Wir jagen den Bass, wir bauen uns Traum. Oh, oh, oh, wir Variationen. Station 31, wir tanzen durch die Nacht. Josh und Josie, niemand hält uns wach. Urban Hospital, Lichter blenden. Sie sagen, wir verraten zu viel, doch die Wahrheit ist unser Ziel. Telepathie, Stimmen im Raum, wir jagen den Bass, wir bauen uns Traum. Um Variationen, Station 31, wir tanzen durch die Nacht. Josh und Josie, niemand hält uns wach. Urban Hospital, Lichter blenden grell. Doch wir bleiben frei, wir bleiben schnell. Feuerwehr, heulen schnell. Sie stehen bereit, doch wir drehen den Bass. Wir sind nicht allein. Voice good, good, Gebrüll im Ohr. Doch die Crowd ruft zurück. Encore, encore, encore, encore, encore. Wir tanzen, wir schreien, wir gehen nicht zurück.